Hallo und guten Tag. Ich komme direkt zum Wesentlichen. Wenn Sie auf diese Nachricht antworten, wird sich Ihr Leben von Grund auf ändern. Sie werden das Leben endlich genießen, denn es wird Ihnen nichts mehr fehlen. Also setzen Sie sich bequem in Ihren Sessel und hören Sie mir gut zu. Ihr Leben wird sich von Grund auf ändern, weil ich Sie mit Ihrem karmischen Doppelgänger zusammenbringe. Ja, Sie haben richtig gehört, Ihr karmischer Doppelgänger. Und mit ihm wird Ihnen alles gelingen. Ich sage wirklich alles. Mit ihm wird alles, was in Ihrem Leben schlecht läuft, gut gehen. Was sehr schlecht läuft, wird sehr gut gehen. Sie werden mich fragen, was ist ein karmischer Doppelgänger? Was ist das für eine Geschichte? Nun, ich werde dieses Geheimnis unverzüglich für Sie lüften. Hören Sie mir gut zu. Sie wissen es wahrscheinlich nicht, aber Sie leben auf zwei verschiedenen Ebenen. Es gibt Ihr irdisches Leben, das Alltagsleben, das Sie gerade jetzt leben, hier, wenn Sie mir zum Beispiel zuschauen. Und dann gibt es Ihr himmlisches Leben, ein Leben positiver Energien, in dem sich Ihr karmischer Doppelgänger aufhält. Ihr karmischer Doppelgänger ist Ihr energetischer Zwilling. Sicherlich sind Sie etwas verwundert angesichts einer solchen Darstellung. Dennoch versichere ich Ihnen, dass es tatsächlich so ist, dass beide Welten existieren, ebenso wie Ihr karmischer Doppelgänger. Was mich betrifft, so kenne ich beide Welten seit über 30 Jahren. Und wenn Sie eine zusätzliche Bestätigung über Ihre Existenz wünschen, dann müssen Sie wissen, dass Forscher weltweit und insbesondere an einer großen amerikanischen Universität im Begriff sind, den Beweis zu erbringen. Sie sprechen im Übrigen nicht mehr vom Universum, sondern von Multiversen, vielfachen Universen, eine große Theorie. Beide Universen sind eng miteinander verbunden und es gibt eine Brücke, die den Energietransfer ermöglicht. Ich überquere diese Brücke oft. Wenn ich beispielsweise sehr müde bin, schöpfe ich aus den Energien meines karmischen Doppelgängers. Es ist übrigens ganz einfach. Nachdem ich die Existenz meines karmischen Doppelgängers entdeckt hatte, war ich nur noch erfolgreich. Wenn ich heute so bekannt bin und meine Fähigkeiten so stark sind, dann ist das zum großen Teil ihm zu verdanken. Aber genug von mir. Kommen wir zu Ihnen zurück. Ich zeichne diese Nachricht auf, damit ich Ihnen all das erklären kann, weil ich eine Astralreise unternommen und festgestellt habe, dass es eine Barriere zwischen Ihnen und Ihrem karmischen Doppelgänger gibt. Dazu kommt es manchmal. Ich denke, dass diese Barriere in Ihrem Fall wahrscheinlich seit Ihrer Geburt vorhanden ist. Zweifelsohne haben Sie ein paar Fehler in Ihrem früheren Leben gemacht, aber das ist nicht das eigentliche Problem. Die Tibeter nennen eine solche Konstellation karmischer Bruch. Sie sollten diesen Bruch übrigens auch selbst wahrnehmen können. Spüren Sie nicht häufig eine tiefe Traurigkeit in Ihrem Inneren? Haben Sie nicht manchmal den Eindruck, fürchterlich einsam zu sein? Sehen Sie, diese Wahrnehmungen sind auf die Tatsache zurückzuführen, dass Sie von Ihrem karmischen Doppelgänger getrennt sind. Ihr wiederholtes Unglück, Ihr Unwohlsein, all das ist auf diese Trennung zurückzuführen, denn die positiven Energien, die Sie erhalten sollen, gelangen nicht bis zu Ihnen. Deswegen ist es so wichtig, die Barriere zu beseitigen und die Brücke zwischen Ihrem karmischen Doppelgänger und Ihnen wiederherzustellen. Verstehen Sie, was ich sagen will? Wenn Sie die Brücke wiederherstellen, werden Sie zunächst spüren, wie Sie eine Welle des Glücks erfüllt. In Ihrem Inneren entsteht so etwas Fabelhaftes wie eine Liebesvereinigung. In diesem Moment beginnt Ihr neues Leben. Schluss mit Durchhängen und Trübsalblasen. Ihr karmischer Doppelgänger bringt die Sonne in Ihr Leben zurück. Mit Ihrem karmischen Doppelgänger werden Sie unternehmungslustig erfolgreich und Sie werden gewinnen. Schluss mit den Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen, mit dem Unwohlsein, das Sie verspüren, mit der Einsamkeit, die Sie oft belastet. All das verschwindet schnell und bleibt nur Erinnerung. Jetzt stellt sich die Frage, möchten Sie dieses neue Leben kennenlernen? Wenn ja, dann lassen Sie keine weitere Sekunde mehr vergehen. Klicken Sie den Button an, der unten im Bildschirm erscheint. Sobald ich Ihre Einverständniserklärung erhalten habe, erkläre ich Ihnen, wie Sie diese Brücke überschreiten, die Sie aus einer komplizierten Existenz in ein Traumleben führt. Es warten noch eine Menge Überraschungen auf Sie, das kann ich Ihnen bestätigen.